Aber wie zeigen sich diese übergreifenden Prinzipien denn zum Beispiel auf einem Fußballplatz? Ein Fußballspiel ist ein komplexes Zusammenwirken unterschiedlicher Dinge. Hier gibt es Körperlichkeit und Geistigkeit, Strategien, entgegengesetzte und gemeinsame Kräfte, Rhythmen, Symmetrien und Asymmetrien in der Mannschaftsaufstellung, im Spielverlauf, Bewusstes und Unbewusstes, Statik und Veränderung, Begrenzungen, Regeln, Ideen, die Lebensgeschichten und Möglichkeiten der individuellen Spieler, ihr Geschick, ihr Verstand, ihre Gefühle, ihre Stärken, Schwächen, Tagesform und ihr Zusammenspiel, die Einheit, die sie bilden müssen. Der Ball stellt ein Energiepotenzial dar, auf das sich das Spielgeschehen konzentriert. Die Spieler sind unterschiedliche Kräfte, die dem Energiepotenzial Impulse geben. Dadurch entstehen flexible Strukturen, sich wandelnde Formen, Energien des Angriffs und der Verteidigung, Konstellationen der Kraftverteilung, Spannungen, Überraschungen, Fehler und Gelingendes. Fällt ein Tor, so verändern sich die Spannungsverhältnisse. Es wird ein neuer Zustand erreicht. Entspannung auf der einen und zusätzliche Spannungen auf der anderen Seite. Zufälle und Notwendigkeiten bestimmen den Spielverlauf, der jedes Mal eine andere Dynamik, Intensität, eine eigene Form hat. Und immer wird es Fußballer geben, die sich in den Dingen, in dem Augenblick, im Fluss befinden und Erstaunliches vollführen. Eleganz, Schönheit, Einheit. Ein Fußballspiel lehrt viel über Kraft, Körperlichkeit und Bewusstsein. Die Spieler vollziehen etwas Allgemeingültiges. Sie geben ein Bild für die Prinzipien, die Unterströme des Lebens, die in Molekülen zu finden sind, in der Natur, im Ringen der Kräfte, im Theater, in der Musik. Und dies hat seine Wirkung auf den Zuschauer. Doch welcher Zuschauer betrachtet ein Fußballspiel auf diese Weise? Oh, diese Aspekte sind vielen bewusst und bieten Stoff für Aufregung, Stimmungen, Diskussionen. Und wem sie nicht auffallen, der nimmt sie unbewusst wahr, wenn er sich auf das Spiel einlässt. Doch um wie vieles reicher wird ein Fußballspiel, wenn ihm dies bewusst wird, wenn er diese vielen Ebenen erkennen und spüren kann, die sich hier bedingen und durchdringen. Diese Prinzipien und Ebenen geben dem Spiel seine Faszination. Ja, man kann sagen, je mehr Prinzipien gleichzeitig wirken, desto faszinierender, tiefer wirkt etwas. Doch gleichzeitig hängt es von dem Betrachter ab, welche Grenzen er sich selbst auferlegt, wie sehr er starren Ansichten, Vorstellungen, dem Kraftdrang verfallen ist. Wir erreichen einen kleinen Wasserfall, erfrischen unsere Gesichter, trinken, indem wir das Wasser mit den geöffneten Händen auffangen und zum Mund führen. Oben spritzt und rauscht das Wasser über einen Felsen wie über eine große Unterlippe. Tropfen und Nebel gischten zur Seite. Der glatte Schwall vereinzelt sich in der Luft und klatscht prasselnd über die Steine, die sich weiter unten befinden. Die Sonne strahlt über den Sprühnebel und es zeigen sich die Farben des Regenbogens. Ich deute auf diesen Farbschleier und stelle eine Frage. Können nicht auch Farben Spannungen erzeugen? Ja, denn Farben sind Energie, Kraft, Licht. Die Gegenstände haben keine Farbe. Sie absorbieren einen Teil des Lichtes und reflektieren einen anderen Teil. Erst im Auge erzeugen die Energieniveaus des Lichtes einen Farbeindruck. Der Mensch kann nur einen kleinen Bereich der elektromagnetischen Strahlung sehen. Ein großer Rest ist ihm verborgen. Wie sähe er die Dinge, wenn er auch diese anderen Bereiche wahrnehmen könnte, wenn er auch ihnen Farben zuordnen würde? Wie würden ihm die Dinge erscheinen, wenn er hochfrequente Schallwellen wahrnehmen könnte, wie die Fledermäuse, und niederfrequente Schallwellen, wie die Elefanten? Was spürte er, wenn er magnetische Felder fühlen könnte, wie die Wale, wenn seine Sinne eine andere Sensibilität hätten, wenn er sich in der Geruchswelt eines Bluthundes befände? Es wäre eine andere Welt, und doch wäre es die gleiche. Unsere Wahrnehmung ist zu eingeschränkt? Der Mensch hat eine eingeschränkte Wahrnehmung, aber doch kann er das Ganze wahrnehmen, spüren, erkennen. Wie soll ihm das gelingen? Indem er sein Bewusstsein löst. Es ist alles da, das der Mensch erkennt. Doch er selektiert seine Wahrnehmung. Er gehorcht seinem Kraftdrang, begrenzt und schließt ab. Er muss seine erlernte Sichtweise auf die Dinge überwinden. Für den Menschen beginnt die Welt mit seiner sinnlichen Wahrnehmung. Er nimmt das Individuelle, Spezifische von einem Ding wahr. Welche Form hat es? Welche Gestalt? Wie wirft es das Licht zurück? Wie schwer ist es? Wie groß? Wie ist seine Oberfläche, seine Berührung, sein Material, sein Inneres? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Wie steht es in Verbindung zu einem anderen? Was bedeutet es? Der Mensch bildet abstrakte Ideen von den Dingen, vereinheitlicht seine abstrakten Ideen, kann ein Ding unter anderen wiedererkennen. In einer Bekanntheit der Dinge fühlt sich der Mensch sicher. Die Unbekanntheit aber weckt seinen Kraftdrang. Hier prüft er, wie weit er sich abgrenzen soll, wie weit er sich schützen muss. Doch der Mensch kann Aspekte des einen in anderen Dingen erkennen, Unterschiede und Überschneidungen. Alles hat Elemente des anderen und jedes ist für sich spezifisch. Alles ist eine individuelle Auffaltung des einen. Alles ist unterschiedlich und gleichzeitig eins. Wenn der Mensch dies wahrzunehmen beginnt, die Verbindungen und Verknüpfungen der Dinge, so hat sich sein Bewusstsein gelöst, dann wird er mit allem verbunden sein. Der weise Mensch kann über eine Sekunde ein endloses Werk schreiben, denn er sieht die Zusammenhänge zwischen den Dingen. Er wird von der Sekunde zur Ewigkeit kommen und von der Ewigkeit auf die Sekunde. Wie sehen Sie hier die Kunst? Die Kunst berührt diese Bereiche. Sie zeigt solche Verbindungen zwischen den Dingen und bewirkt, dass das Bewusstsein über sich hinausgeht und sich mit sinnlichen, unbewussten, gefühlten Erfahrungen versöhnt. Denn die Kunst schafft eine besondere Form der Wahrnehmung, in der bewusste und sinnliche Elemente miteinander verbunden sind. So kann bei der Kunst nie eine konkrete Aussage im Vordergrund stehen. Damit würde sie das Bewusstsein verengen und ihren Kunstcharakter verlieren. Zwar konkretisiert sie etwas, denn jedes Kunstwerk ist verschieden, doch bleibt sie gleichzeitig offen. Sie schafft eine Balance zwischen Sinnlichkeit und Bewusstsein. Wie gelingt ihr das? Indem sie sich der sinnlichen Wahrnehmung bedient, dem Bereich, mit dem für den Menschen die Welt beginnt, und diesem Bereich eine Form gibt. Hier tritt etwas Geistiges hinzu, aber nicht als konkrete Aussage, sondern als ein Bezugssystem, als eine Gestaltung und Anordnung, als eine Zerstörung und Unordnung, ein Ringen und Herstellen gewisser Verhältnisse. Damit gewinnt das Kunstwerk eine Art Zwischencharakter. Es wird etwas Eigenständiges und bleibt etwas Allgemeines. Es weckt unterschiedliche Gefühle und Gedanken und verweist, indem es sie wieder vereint, auf ein und denselben Zustand, die Grenze zwischen Sinnlichkeit und Bewusstsein. Im Kunstwerk lassen sich das Sinnliche und das Geistige nicht trennen. Beides bedingt einander. Das Sinnliche ist im Geistigen und das Geistige im Sinnlichen enthalten. Form und Inhalt werden dasselbe. So löst sich das Kunstwerk ab wie eine lebende Zelle. Es ist, was es ist: Material, Farbe, Form, Klang, Struktur, Idee, Bedeutung und gleichzeitig ein Mittler zu etwas anderem. Was meinen Sie damit? Der Zustand, in dem Sinnlichkeit und Bewusstsein ineinander verschmolzen sind, ist ein Zustand, der das eigentliche Sein berührt. Das Bewusstsein trennt den Menschen von den Dingen, es bewertet und unterscheidet, während das Sinnliche ein direkter Zugang zu den Dingen ist, aber nichts sieht und versteht. Wenn es nun ein Kunstwerk schafft, beides ineinander wirken zu lassen, so öffnet der Mensch eine Tür zu etwas Höherem. Er hat eine geöffnete Wahrnehmung und ein gelöstes Bewusstsein. Nun kann er weitersehen, über seine Meinungen, seine Ansichten, seine Gefühle und Empfindungen, seine Empfindlichkeiten und Ängste hinaus. Hier wird er beginnen, die Einheit in den Unterschieden zu erkennen und die Unterschiede in der Einheit. Er wird das Wirken universeller Prinzipien spüren und mit sich selbst und allem verbunden sein. Dann bezieht sich auch die Kunst auf etwas Übergreifendes, auf die universellen Prinzipien? Ja, Kunst ist etwas Allgemeines, in einer individuellen Gestalt. Es liegt in ihrem Wesen, eine immer andere Gestalt anzunehmen, doch zeigen sich in ihr die immer gleichen Prinzipien.